Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr vierten Veranstaltung der Reihe Vorwärts und nicht vergessen zu Folgen, Aktualität und kritischer Rezeption der Oktoberrevolution. Bevor ich die Referentin des heutigen Abends, Felicita Reuschling, ganz herzlich begrüßen möchte und anmoderieren werde, würde ich gerne noch ein paar allgemeine Infos und Hinweise loswerden. Nämlich würde ich euch bitten, nicht zu rauchen, den ganzen Abend nicht, zumindest nicht hier drinne. Ihr könnt gerne rausgehen zum Rauchen, aber hier bitte nicht. Die Veranstaltung wird außerdem aufgezeichnet und im Nachgang veröffentlicht online. Wer sich also während der Diskussionsrunde zwar beteiligen möchte, aber dann nicht in der Aufnahme auftauchen will, dann bitte ich die Person, das anzusagen. Genau, dann würde ich gern ein paar Danksagungen aussprechen, nämlich einmal für die finanzielle Unterstützung seitens der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Landesfraktion Die Linke. Und auch nochmal an dieser Stelle, wenn ich gerade die Möglichkeit habe, ein ganz herzliches Dank an den GREF und vor allem denjenigen, die Anfang des Jahres die Initiative ergriffen haben zu diesem Kooperationsprojekt und auch den beiden Personen, die auch jetzt an der Organisation der heutigen Veranstaltung beteiligt waren. Danke. Die nächste Veranstaltung dieser Reihe wird am Samstag stattfinden. Sorry, mein Zettel wackelt. Wird am Samstag stattfinden in einem etwas anderen Rahmen, nämlich wird es dann einen Lektürekurs geben, der, soweit ich weiß, auch voll ist. Aber ich würde euch ganz herzlich einladen zum Soli-Abend an gleicher Stelle, nämlich der Translieb ab 20 Uhr. Genau. Und dann jetzt auch zum Thema des heutigen Abends kommen und damit auch zu Alexandra Kollontai, die in einer ihrer Vorlesungen vor Arbeiterin und Bäuerin konstatiert, und einige erinnern sich vielleicht noch, die bei der Revue zugegen waren, an folgendes Zitat: Die Oktoberrevolution in Russland bietet unseren werktätigen Frauen eine wirkliche Chance für ihre Befreiung. Ob die Frauen sie verwirklichen, hängt jetzt tatsächlich nur noch von ihrem eigenen Willen und ihren Fähigkeiten ab. Sie müssen selbst erkennen, was zu tun ist. Das Fundament für ihre Befreiung ist gelegt. Der Weg ist eindeutig bezeichnet. Was jetzt noch zu tun bleibt, aufbauen, aufbauen, aufbauen. Durch die Diktatur des Privateigentums ist die Frau jahrhundertelang versklavt worden. Durch die Diktatur des Proletariats wurde die Frau befreit. Zitat Ende. Wie diese wirkliche Chance nun genutzt wurde, was sie beinhaltete und welche Rolle Alexandra Kollontai daran spielte, wird nun gleich Felicita referieren. Felicita ist heute aus Berlin angereist, wo sie als freie Kulturproduzentin arbeitet und außerdem noch im Herausgeberinnenkollektiv Kitchen Politics aktiv ist. Und im Rahmen dessen sind mittlerweile 3 Bücher erschienen, eigentlich 2. 2012 Silvia Federicis Aufstand aus der Küche und zuletzt 2015, sie nennen es Leben, wir nennen es Arbeit, Biotechnologie, Reproduktion und Familie im 21. Jahrhundert. Und wie ich mir habe sagen lassen, was noch ein bisschen Vorbereitungszeit braucht, wofür wir kämpfen, queere Politik und Communities of Care. Wie man dem Titel der heutigen Veranstaltung vielleicht entnehmen kann, geht es dabei vor allem, wie man den Titeln der Bücher entnehmen kann, geht es dabei vor allem um gegenwärtige Analysen, die aber meist ohne die Betrachtung ihrer historischen Gewordenheit, zumindest in einem größeren Rahmen, auch schwer auskommen. Wie Felicita selbst mal in der Phase 2 schrieb, und genau, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ist der Zugang zum Thema des heutigen Abends von ihrer Seite weniger über die Oktoberrevolution an sich gekommen, als vielmehr über die Realisierung feministischer Utopien und vor allem deren Scheitern in der Geschichte. Dementsprechend soll es also heute um die feministischen Utopien gehen, die die Oktoberrevolution begleiteten und welchen Ausgang deren Realisierung nahm. Ich übergebe damit an dich. Guten Abend. Wir starten tatsächlich gar nicht mit mir, sondern mit einem Film, den ich mitgebracht habe. Es wird nicht um Kollontai gehen, aber ihr werdet schon sehen, es passt sehr gut zum Thema, weil es so ein bisschen die Perspektive von 1968 auf 1917 ist und im Grunde genommen natürlich in der Hinsicht halt die Perspektive der zweiten Frauenbewegung auf Lenin und die Perspektive der, wie soll man sagen, der, was hat die Partei über das Geschlechterverhältnis 1917 gedacht? So, hallo nochmal. Ich muss jetzt nochmal kurz ausprobieren, wie das mit der Akustik ist. Hört ihr mich so? Genau. Ich springe jetzt einfach mal ins Thema rein, weil es vielleicht genau ja, euch die Frage gestellt hat, warum jetzt eigentlich Zetkin, warum Lenin? Aber ich glaube sozusagen die Frage, wie die Frauen in der Partei verhandelt wurden, das hat halt sowohl auf Zetkin als auch auf Kollontai zugetroffen. Und Kollontai versteckt sich im Grunde genommen auch in dem Film, in dieser Diskussion über die neue Sexualmoral, um die es dann auch gleich noch gehen wird. Jule vorhin eben schon angedeutet hat, verstehe ich mich eigentlich überhaupt nicht als eine Expertin, die jetzt irgendwie wirklich tief drin ist in so allen Fragen der Sowjetrevolution, sondern tatsächlich habe ich mich eigentlich eher der sozusagen dieser Zeit genähert, weil ich mich eher mit sozusagen Geschlechterverhältnissen im Kapitalismus sonst auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, gab es denn eigentlich sozusagen im Realsozialismus oder vielleicht wenigstens am Anfang eine andere Verhandlung von Reproduktionsarbeit, also in der das sozusagen eben auch vielleicht nicht so abgewertet wird, wie das im Kapitalismus ja nach wie vor der Fall ist. Und so bin ich halt sozusagen eingestiegen und habe mir halt eigentlich dann angeguckt, wer sich sozusagen am Anfang mit Geschlechterverhältnissen beschäftigt hat. Und wenn ich jetzt heute über Alexandra Kollontai sprechen will, dann in dem Sinne jetzt nicht als private Persönlichkeit, sondern im Grunde genommen als als ihre politische Persönlichkeit. Mit ihr sind natürlich ganz klar sozusagen lauter feministische und familienpolitische Positionen in der frühen Sowjetunion verbunden, die ich halt hier vorstellen möchte und im Anschluss daran halt auch die Abkehr von diesen politischen Positionen infolge des Stalinismus oder was man halt als Stalinismus halt bezeichnet, nachverfolgen. Genau, und wie ihr wahrscheinlich auch schon in anderen Veranstaltungen gehört habt, ist ja die revolutionäre Sowjetunion halt angetreten, um die Menschen halt im Grunde genommen aus den Fesseln der Adeligen, insbesondere aber auch der bäuerlichen Strukturen herauszulösen und in eine industrialisierte Gesellschaft zu überführen. Und insofern ist ja schon auch die Frage, was da für ein Prozess in Gang gesetzt wurde, als sozusagen das Privateigentum in Staatseigentum überführt wurde. Interessant ist tatsächlich aus so einer Perspektive auf Geschlechterverhältnisse, dass zur Programmatik der frühen Sowjetunion halt ein relativ umfassendes Konzept von einer Entwicklung neuer kollektiver Lebensformen halt gehört hat, die halt eben an die Stelle von der patriarchalen oder bäuerlich geprägten Familie treten sollten. Und wesentliche Elemente eben für diese Vorstellung von einer gesellschaftlichen Transformation lassen sich halt eben auch genau an dieser Diskussion um die Rolle der Frau und der Familie im Kommunismus halt nachverfolgen. Und also genau, das ist sozusagen immer so alles miteinander verknüpft. Und vielleicht nur ganz kurz vorweg, die Grundlagen dafür, also weshalb ich es auch eigentlich sehr spannend fand, ist eigentlich auch immer eine Auseinandersetzung zwischen Feminismus und Marxismus war, weil ich eigentlich festgestellt habe, dass das, was Kollontai sozusagen als Politik dann verfolgt hat, eine relativ klare Interpretation von Marx einerseits, aber vor allen Dingen Engels und Bebel ist. Und insofern findet man im Grunde genommen in diesen Positionen von Kollontai, wie soll man sagen, eine relativ, also so exemplarische Politik, wie halt sozusagen diese geschichtlichen prognostizierenden Aussagen bei Marx, aber auch bei Engels halt in eine praktische Anleitung übersetzt wurden, wie es dann sozusagen im Kommunismus laufen sollte. während sie ja zum Beispiel sich ganz stark halt von den frühsozialistischen Utopisten wie Owen und Fourier halt abgegrenzt haben, obwohl die ehrlich gesagt dann eigentlich doch auch ziemlich ähnliche Ideen hatten. Genau. Bewegt es sich? Ja. Genau, und ich habe mir das heute Abend so vorgestellt, dass ich sozusagen so zwei Bereiche halt so genauer beschreiben will, nämlich einerseits halt den Bereich zwischen 1917 und 1936 ungefähr darstellen will. Und der eine Bereich ist halt stärker diese Sexualmoral der neuen Frau und damit verknüpft halt eigentlich auch diese Diskussion um das Absterben der Familie. Und halt auch irgendwie, das lässt sich halt relativ gut nachvollziehen in dieser Gesetzgebung, die 1918 erlassen wurde oder ab 1918 sich dann weiterentwickelt hat. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich alles miteinander verknüpft, sozusagen das, was dann als gesellschaftliche Industrie bezeichnet werden kann, nämlich im Grunde genommen eine Form von Revolutionierung des Alltagslebens, also als kollektiver Konsum oder Kommunehäuser. Genau, also sozusagen stärker diesen städtebaulichen Bereich. Und schließlich will ich euch natürlich nicht vorenthalten, weshalb es dann eigentlich auch nochmal einen ganz wesentlichen Wandel in der Geschlechterpolitik halt mit der stalinschen Politik der forcierten Industrialisierung gegeben hat. Genau, für alle, die sich jetzt irgendwie noch nicht mit Kollontai beschäftigt haben, das ist eine sozialistische Feministin gewesen, die selber aus einer russisch-finnischen Adelsfamilie stammte und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, selber geschiedene Mutter und war, deren Kind bei den Großeltern gelebt hat und selber halt, ich glaube, von 1908 bis 17 in der politischen Emigration in Europa verbracht hat, wo ja auch die ganzen anderen waren, also Zetkin und Lenin und also sozusagen eigentlich ein sehr enger Austausch sozusagen mit der kompletten europäischen kommunistischen Bewegung. Interessant ist an Kollontai natürlich nicht zuletzt, dass sie ja tatsächlich eine wahnsinnig erfolgreiche Politikerin war, also die im Grunde genommen ja die wichtigste Frau im Politkader der ersten, also des ersten ZKs halt war. Also sie hat in dem Sinne ja als Volkskommissarin ein bisschen die Rolle von dem, was man jetzt in anderen Staaten dann als Ministerin quasi bezeichnen würde, eingenommen. Und von 1920 bis 1922 war sie dann auch Vorsitzende halt von dieser Frauenabteilung, die sich Genodel nannte und eben halt gleichzeitig auch noch Volkskommissarin für soziale Fürsorge. Wichtig zu erwähnen, oder die Frage kommt dann eigentlich immer relativ schnell, sie ist gleichzeitig übrigens noch eben in dieser Arbeiteropposition aktiv gewesen und für ihre Aktivität dort ist sie dann schließlich aus allen ihren Ämtern entfernt worden und sie ist übrigens auch die einzige Person aus diesem ersten ZNK, die das sozusagen lebendig, also die das überlebt hat. Man kann da so Mutmaßungen drüber anstellen. Jedenfalls war sie halt ab 1926, wie man auch nachlesen kann, eben dann über 20 Jahre lang halt auch als Diplomatin, wiederum als weltweit erste Diplomatin für die SU halt in Mexiko, Finnland und so weiter. Genau, und interessanterweise hat sie halt sozusagen nicht nur damals sehr stark in die Politik eingewirkt, sondern halt verschiedene Schreibgattungen, also theoretischer Art, agitatorischer Art und literarische Schriften hinterlassen, in der man sozusagen diese Thematik Frauen, Familienpolitik und Sexualmoral im Kommunismus halt ganz gut nachvollziehen kann. Und genau, also interessanterweise beschreibt sie zum Beispiel, also ich will jetzt zunächst mal, wie gesagt, auf diese neue Sexualmoral halt eingehen und da guckt sie sich halt sozusagen dieses Bild der neuen Frau an, was ja eben auch nicht nur in der SU diskutiert wird, sondern es ist ja eine Diskussion, die eigentlich in Europa überall tobt. Und interessanterweise ist die neue Frau halt ledig, ne? Und definiert sich halt eben nicht über Liebe, sondern über ihre Arbeit. Und Mutterschaft kann zum Beispiel halt auch stattfinden, ohne verheiratet zu sein. Wichtig ist aber auch im Grunde genommen, wie Lenin das ja auch eben angedeutet hat, Selbstdisziplin gegenüber sozusagen dem eigenen Lebensentwurf zu übernehmen. Was damals sicherlich nicht unhinterfragt war, war, dass Sexualität eben auch bei Frauen als natürliches Bedürfnis von ihr bezeichnet wurde. Und andererseits sexuelle Beziehungen halt ganz klar aus diesem Kontext von sozusagen Ehe, der Verpflichtung, also auf Monogamie herausgelöst werden sollte und vor allen Dingen nicht auf materieller Abhängigkeit basieren sollte. Also ich versuche das jetzt so zu aufzublättern, weil es halt gleichzeitig auch da eine relativ klare Positionierung gibt, dass eben auch Eifersucht oder Besitzanspruch an den Partner oder die Partnerin halt eigentlich durch sowas wie Kameradschaft und Verständnis für die Freiheit des anderen ersetzt werden sollte. Und das Interessante ist dabei aber halt, dass es ja eigentlich bei dieser individuellen Beziehung, also einerseits offenbar eine individuelle Beziehung, dass aber diese kommunistische Sexualmoral eigentlich zur Stärkung der Bindung des sozialistischen Kollektivs halt auch gleichzeitig beitragen sollten. Und wie ja eben auch schon bei Lenin zu hören war, ist aber im Grunde genommen auch noch ein bisschen weniger positiv, dass eigentlich auch bei Kollontai halt sehr klar ist, dass also eben dieses Bild von dem nicht exzessive Sexualität, die halt im Grunde genommen eine sozialhygienische und, also ich tue mich schwer mit dem Wort Volkskörper, aber es gibt sozusagen die Forderung, dass die Sexualität halt auch immer eine Verantwortung gegenüber dem Kollektiv einnimmt, und das ist natürlich bezogen auf die Kinder. Und es gibt halt tatsächlich auch die Vorstellung, also deswegen habe ich hier halt auch das Wort eugenisch genommen, weil ich finde es nicht ganz leicht, das sozusagen so zusammenzufügen, aber tatsächlich gibt es halt auch die Perspektive darauf, dass halt also diese Sozialhygiene halt keine Krankheit oder also das Bild der Gesundheit halt in der Sexualität halt mit gedacht werden muss. Und wir haben ja im Grunde genommen, das von Lenin, dieses Zitat kam aber, glaube ich, halt eben nicht. Oder habt ihr das gehört? Also dieses, was ich jetzt hier als Zitat stehen habe, die berühmte Glas-Wasser-Theorie halte ich für vollständig unmarxistisch und obendrein für unsozial. Durst will befriedigt sein, aber wird sich der normale Mensch unter normalen Bedingungen in den Straßenkot legen und aus einer Pfütze trinken? Ja, da ist doch ein Fragezeichen. Also was so ein bisschen veranschaulichen sollte, dass diese Vorstellung, dass es so eine Art egalitäres, ein Sexualtrieb gibt, das ist bei Lenin offenbar auch nicht so ganz angekommen, sondern das war durchaus ein sehr umkämpftes Thema. Ganz im Unterschied aber eben zu dieser Familien- und Sozialgesetzgebung, was man eigentlich, also ja, was schon irgendwie erstaunlich ist, weil ja sozusagen in allen anderen Staaten bis dahin halt vielleicht gerade mal irgendwie Wahlrecht oder sowas ein Thema war, und die SU ja tatsächlich, also ich übrigens, die Zahlen stimmen nicht ganz, aber das kann man ja auch wirklich in Wikipedia was nachlesen. Also dass eigentlich schon klar ist, dass 1918 im Grunde genommen die sehr, sehr zentrale Gesetze erlassen werden, die halt vor allen Dingen eine Legalisierung von Abtreibung mit sich bringen, aber vor allen Dingen auch eine Säkularisierung von der Ehe, also die und die Einführung halt eines Scheidungsrechts, wo man jetzt fast nicht mehr sagen kann, dass es eigentlich ein Familienstandsrecht ist, sondern muss fast eher sagen, es ist viel individualisierter. Also man konnte eine Postkarte schicken und die andere Person musste das noch nicht mal mitbekommen. Und dann hatte man Anspruch darauf, sich scheiden zu lassen, übrigens zum anfänglichen Zeitpunkt kostenfrei. Nur so als Beispiel, das haut natürlich von den Zeiten alles nicht hin, aber diese Abtreibung ist natürlich eine ganze Zeit lang auch als Form von Verhütung benutzt worden, was es natürlich zu dem Zeitpunkt ansonsten auch fast nicht gab. Ähm, Also vielleicht insofern, diese Gesetze lassen schon so ein bisschen darauf hin, also lassen schon darauf schließen, dass es eine wesentliche Veränderung halt in so einer Familienpolitik auch eine wichtige Rolle in dieser Sowjetrevolution eingenommen haben. Und man kann sich jetzt mal fragen, so was ist denn jetzt eigentlich das Konzept davon gewesen? Und ich fasse mir das immer so ein bisschen als diese gesellschaftliche Industrie zusammen. Das ist ein Ausdruck von Engels. Ihr könnt es vielleicht da einfach mitlesen. Das ist halt ein Ausspruch von ihm aus dem Text vom Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Und genau, also da sagt er halt eben, mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit. Ich glaube, das ist relativ einfach gesagt, das, was sozusagen tatsächlich dann das Programm der SU war. Ich möchte das aber sozusagen halt dann schon auch, ich sag mal, kontrastieren damit, dass es eben auch nicht einfach als Angebot, ne, also sozusagen diese gesellschaftliche Industrie, war nicht einfach ein Angebot an die Frauen, sondern es gab, obwohl es eine, also zum Beispiel sowas wie Nachtarbeitsverbot für Frauen gab, gleichzeitig ja auch eine Einführung eben dieser Diktatur des Proletariats. Und das bedeutete halt eben auch für beide Geschlechter einen Arbeitszwang. Und vor allen Dingen ist im Grunde genommen das wichtigste Mittel für diese Befreiung der Frau dass sie sozusagen aus der Haussklaverei halt herausgelöst wird und in die produktive Arbeit sich einbringen durfte. Das Plakat macht das, finde ich, ganz schön deutlich, wie man sich das vorstellen muss. Also da steht halt das neue Leben. Und die rote, würde ich mal sagen, Politkaderin öffnet halt die Tür in die Öffentlichkeit und eröffnet halt sozusagen, befreit die Frau von der Hausarbeit. Interessanterweise wird sozusagen die Hausarbeit eigentlich fast immer so ein bisschen überbetont, also so als Haussklaverei, ne? Während das Ziel, eben die Steigerung der Produktivität, meiner Ansicht nach fast eher ein bisschen unterbetont wurde. Und das Dramatische zu dem Zeitpunkt war tatsächlich auch, das kann man aber auch bei Kollontai interessanterweise auch so nachlesen, dass ja im Unterschied zum Westen, wo es natürlich auch immer um Produktivitätssteigerungen ging, halt in der SU ja in dem Sinne diese Maschinerie dafür halt meistens nicht vorhanden war und insofern halt dieser Arbeitszwang ein sehr brutaler Ersatz für sozusagen die nicht maschinell vorhandene, also steigerbare Produktivität war. Und da fällt eigentlich immer wieder halt dieser Spruch, den ihr vielleicht auch kürzlich bei diesem Jutta-Jubiläum, aber man kann es eigentlich auch immer wieder hören, gehört hat, nämlich das Prinzip, wer nicht arbeiten will, der braucht auch nicht zu essen. Und interessanterweise ist das, auch der Weber hat schon gesagt, dass der Protestantismus vielleicht doch auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kommunismus hat, also jedenfalls sozusagen eigentlich ja auch eine Abkehr von, jedem nach seinen Bedürfnissen, jedem nach seinen Fähigkeiten, sondern halt eine Einführung eines Leistungsprinzips, von dem dann sozusagen der Einzelne dann auch ein Recht auf Anteil hat. Und natürlich auch die Frauen. Aber vielleicht nochmal auf das, jetzt Spezielle am Geschlechterverhältnis daran, deswegen habe ich da jetzt schon wieder dieses Plakat zum 8. März ausgesucht. Und es ist mit einem Zitat vielleicht auch nochmal so veranschaulicht, dass tatsächlich diese ganzen Tätigkeiten, die Hausfrauen Sonst machen halt eben als unproduktive Dienstleistungen halt hier ja auch so ausgedrückt werden, dass sie halt im Grunde genommen ihre Zeit damit verschwenden, weil sie nämlich als Abzug halt für die Produktion von gesellschaftlichen Werten, weil das halt sozusagen so gewertet wird und im Grunde genommen sogar halt dadurch halt eben keine Gebrauchsgüter hergestellt werden können. So, und die Lösung dieses Problems besteht eben darin, halt den einen Familienhaushalt oder der familiären Wohnung halt aufzulösen und zu einer gesellschaftlichen Planung überzugeben und halt eine verschiedene Form von sozusagen kollektiver Haushaltung einzuführen. Da kommt dann natürlich ganz klar halt diese Idee des Kommunehaushalts oder auch des Kommunehauses auf. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was öffentlicher Konsum ist. Das ist im Wesentlichen natürlich sowas wie Kantine. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass immer der Gedanke ist, dass es besser ist, also sozusagen, dass auch die Organisation der Reproduktion rationalisiert werden soll, also und dass damit die Probleme gelöst werden können, die um halt sozusagen schneller Zeit für was anderes zu haben. Das war einfach ein schönes Bild, oder? Also jetzt irgendwie so ein bisschen lustig, also nicht nur in der Stadt, sondern halt auch eben der Aufbau des neuen Lebens in der Kolchose. Und jetzt muss ich mal gerade mich konzentrieren. Genau, also vielleicht auch nochmal hingeguckt, wie sollte das denn jetzt eigentlich vonstatten gehen? Also, weil es ja eben wie sie da zum Beispiel auch schreibt, 1920 tatsächlich ja offenbar 23.000 Hauskommunen in Moskau gab, woran man Verschiedenes ermessen kann, dass es natürlich im Verhältnis jetzt zur Sowjetunion geradezu lächerlich ist, aber natürlich man davon ausgehen kann, dass jetzt Moskau vielleicht eine Stadt ist, in der sehr viel irgendwie vergleichsweise noch passiert ist und also sozusagen es durchaus eine gewisse Praxis damit gab. Und die Frage ist ja jetzt auch, wie haben die sich das eigentlich vorgestellt, dass jetzt sozusagen diese Hausarbeit kollektiviert werden soll? Und interessanterweise sollten das halt eben dann die ganzen Reinigungsarbeiten, wie man hier mitlesen kann, eben von bezahlten Putzfrauen erledigt werden. Und zum Beispiel natürlich auch sowas wie Wäscherei oder Kinderkrippe und Kindergarten eingeführt werden. Insgesamt ist diese ganze Diskussion davon geprägt, dass es eigentlich um ein Absterben der Familie geht, was ich jetzt bisher eigentlich ausgelassen habe, oder? Interessant, okay. Naja, aber dann mache ich das vielleicht einfach nochmal deutlicher, also weil man es natürlich im Grunde genommen auch an dem Kommunehaus relativ stark ablesen kann. Das heißt also, wie ich vorher auch angedeutet habe, das ist jetzt in dem Sinne ja nicht sozusagen so eine ganz vereinzelte Politik gewesen, sondern irgendwie fand ich schon erstmal so ganz flashy, dass das sozusagen schon auf allen möglichen unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen, also eben auch im Städtebau sozusagen so eine sehr antifamiliäre oder kollektive Wohnstrukturen halt gedacht wurden, also die sich halt durchsetzen sollten, um halt sowas wie das Absterben der Familie im Kommunismus halt lebbar zu machen, also sozusagen das, ne, also es braucht neue Wohnformen und Reproduktionsformen für ein kollektives Leben. Und dafür wurden dann eigentlich relativ viel Gemeinschaftsküchen bzw. Kantinen und Wohneinheiten ohne Küche sich gedacht. Ganz deutlich ist da halt eigentlich auch immer eine sehr starke funktionale Trennung von Lebensbereichen, also eben die Wohnzelle auf der einen, dann hast du da die Kantine, den Club, das Kinderinternat ist meistens noch weiter weg und eine Sporthalle gibt es auch noch. Und es ist jetzt keine besonders originelle Feststellung, aber also so ähnlich wie bei den rationalen Küchen, die ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt auch schon entworfen worden sind, handelt sich da natürlich im Grunde genommen auch um eine Übertragung von sozusagen produktivistischen Prinzipien, also tayloristischen Prinzipien halt auf die Wohnformen. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, wo sind sie denn die ganzen die ganzen Kommunehäuser. Es hat sie, also das, damit habe ich mich auch eine Weile beschäftigt. Es hat sozusagen so ein paar ganz wenige Flaggschiffe gegeben, wie das hier. Also das ist sozusagen das, was dann immer gerne abgebildet wird. Wie aber zum Beispiel auch schon das, also das ist eins der ersten, oder ich glaube, vielleicht ist das erste auch 1926 schon gebaut worden. Aber insgesamt hat sich dieses Prinzip überhaupt nicht durchgesetzt. Das ist umso erstaunlicher, als zum Beispiel von dem ehemaligen Frankfurter Stadtbaurat Ernst May, der 1930 in die Sowjetunion gegangen ist und da irgendwie erfolglos, vermutlich angerufen war, die Streitigkeiten über Städtebau zu schlichten. Und der beobachtet sozusagen noch 1930, was irgendwie so, wie da neue Städte gebaut wurden. Und er berichtet halt eigentlich davon, dass zu diesem Zeitpunkt interessanterweise halt 25% von diesen neuen Städten halt als Kollektivwohnungen oder halt eben auch als Kommunehäuser, also was nochmal so zwei verschiedene Stufen von Kollektivität sind, geplant wurden. Und es ist gar nicht so einfach dann mitzuverfolgen, wann das sozusagen, wann das aufgehört hat, weil da kann man halt keine Gesetze nachlesen, sondern es ist auffällig, dass es sozusagen heute nur noch ganz wenige Kommunehäuser gibt und diese Häuser, die sozusagen 1930 geplant wurden, sind letztlich dann, wie ich rausgefunden habe, ungefähr ab 32 halt einfach nicht mehr als Kommunehäuser realisiert worden. Und jetzt kommt natürlich schon so ein bisschen die Frage so, was ist da passiert? Man kann es eigentlich interessanterweise tatsächlich relativ eng miteinander verknüpfen. Also das ist, also es wird ja immer gesagt, so diese Lebensformen, Wohnformen oder reproduktive Arbeit, das sind alles so Soft Skills, das ist alles so, oder Geschlechterverhältnisse, das sind alles so Larifari-Themen. Aber irgendwie ist dieses Programm der Revolution in einem Land, für das sich Stalin dann entschieden hat und ja auch sozusagen nochmal dieses ganze Arbeitswahnsinnsprogramm gesteigert hat in Form dieser Stachanow-Bewegung, geht halt wirklich komplett parallel zu einem Umschwung, also einem ganz radikalen Umschwung von eben, was ich jetzt andeute, als von diesem geplanten Absterben, ne, der Familie, also hin zu einer Kollektivität, zu eigentlich der Restaurierung halt der oder eben der Festigung der Familie im Kommunismus, die dann halt von Stalin halt wieder eingeführt wurde. Ich finde, damit ist halt tatsächlich, wie soll man sagen, so eine sehr starke, mir fehlen manchmal so ein bisschen die Worte, wie man das jetzt genau beschreiben soll, weil das ist ja mehr als Biopolitik. Es ist im Grunde genommen eine Machtpolitik, ein Eingeständnis auch dafür, dass vieles an staatlichen Industrie, dass die nicht funktioniert hat. Aber es ist vor allen Dingen natürlich auch eine massive Veränderung von dem, was überhaupt ein kollektives Leben oder was überhaupt so ein Leben im Kommunismus hätte werden können oder was es werden soll. Das Bild ist, glaube ich, spricht so ein bisschen für sich. Da steht drüber Ruhm der mütterlichen Heldin, oder heißt es der Mutterheldin? Das kann ich leider nicht so richtig auseinanderhalten. Also um nochmal sich zurückzuerinnern, Kollontai hatte mehr eigentlich an die ledige Frau gedacht. Zwischenzeitlich ist da relativ viel passiert, was jetzt also auch das Geschlechterbild, was von Frauen gesellschaftlich erwartet wurde. Das heißt, meistens gilt halt dann jetzt die Frau ohne Kind eben als unvollständiges Wesen, da sie eben keine gesunden sowjetischen Helden produziert. Damit parallel kann man das natürlich dann tatsächlich auch in den Familienstandsgesetzen sehr genau wieder nachvollziehen, wird die Abtreibung verboten und die Scheidung wird auch stark erschwert. Und interessanterweise wird dann halt auch tatsächlich wieder die Frau als Hausfrau und Mutter hervorgehoben. Und wie euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, gab es eigentlich zuvor auch keine wirkliche Kritik der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Sozusagen dieser Kombination von dem Frauen für als Hausfrau zu loben und dem Nicht-Funktionieren dieser staatlichen Industrie wurde im Grunde genommen ja dann diese Vereinbarkeit von Produktions- und Reproduktionsaufgaben im Grunde genommen wieder in die Verantwortung der Frau zurückverlegt. Das heißt, es haben sich dann eigentlich ziemlich normativ konservative Geschlechtscharaktere durchgesetzt, die eine große Ähnlichkeit mit dem Westen eigentlich zu dem Zeitpunkt hatten. Und parallel dazu wurden halt tatsächlich auch sämtliche Konzepte für kollektives Wohnen und Stadtplanung verworfen. Ich würde jetzt, glaube ich, gerne nochmal so, weil das auch so ein bisschen mein Lieblingsthema ist und weil das auch ursprünglich mal so ein bisschen das Thema war, weshalb ich mit Kollontai angefangen habe, nochmal zu Hausarbeit im Kommunismus kommen und weil das natürlich auch so eine Auseinandersetzung ist mit einem Arbeitsbegriff oder also was haben die sich eigentlich gedacht? Und deswegen tatsächlich jetzt hier auch ein Zitat von Kollontai, was das so ein bisschen verdeutlichen soll. Egal wie lange und intensiv die Hausfrau gearbeitet haben mag, so wird sie am Ende des Tages keine quantifizierbaren oder dauerhaften Werte produziert haben. Genau, und es ist relativ eindeutig, dass sie da eben tatsächlich der Argumentation von produktiver und unproduktiver Arbeit bei Marx nachfolgt, was wiederum eine, und Marx wiederum hat das von Adam Smith. Und also sie bezeichnet damit halt eben Tätigkeiten, die halt im bäuerlichen oder proletarischen Haushalt eben zur Reproduktion erledigt werden, also sowas wie Putzen, Kochen, Waschen und die Kinderbetreuung. Und interessanterweise bezeichnet sie die halt deswegen als unproduktiv, weil die eben nicht in einem dauerhaften Produkt gipfeln, sondern weil sie halt sozusagen sich permanent wiederholen und dann ja tatsächlich sozusagen verzehrt werden. Und sie ist zwar jetzt auch nicht, also wie gesagt, es gibt immer eher so eine Überbetonung von, wie anstrengend das alles ist. Also so, das ist zwar alles mühselig und notwendig ist es auch, aber es bildet halt eben keinen Wert für die nationale Ökonomie, also auch im Kommunismus nicht. Und dadurch entsteht halt meiner Ansicht nach, und darauf auf diesen Punkt kommt es mir jetzt tatsächlich schon auch an, dass halt diese gesamten Arbeiten mit und am Menschen zwar einerseits als notwendig betrachtet werden, aber andererseits eben weiterhin als Abzug an den Kosten für Produktion erscheinen und deswegen halt hauptsächlich die Konzepte so aussehen, dass die Arbeit eingespart werden soll, ne, rationalisiert werden soll. Und interessanterweise bleibt es dabei aber halt eigentlich bei der gleichen Bewertung oder gesellschaftlichen Bewertung. Deswegen habe ich nochmal gesagt, Wertschätzung, um das deutlicher zu machen, weil es ja nicht nur eine ökonomische Kategorie ist, sondern weil es ja gleichzeitig auch heißt, irgendwie, was ist das, wie will ich Gesellschaft gestalten? Interessanterweise hat man ja hier eigentlich eine Gesellschaft vor sich gehabt, die sozusagen eine Situation gestemmt hat, in der sie das Wertgesetz ja eigentlich, also sozusagen so die Expropriateure ja angeblich enteignet hat und sozusagen die Prinzipien ihrer Produktion neu hätte bestimmen können. Interessanterweise ist es ihnen aber selber nicht gelungen, die Prinzipien, also sozusagen die kapitalistischen Prinzipien über den Haufen zu werfen, sondern die kapitalistische Beurteilung von reproduktiver Arbeit komplett beizubehalten. Also eigentlich wie im Kapitalismus. Und ihr habt den Refrain wahrscheinlich jetzt auch schon verstanden. Deswegen vielleicht nur noch mal kurz, weil ich halt schon auch sinnvoll finde, das jetzt nicht so ganz stark gegeneinander zu werten. Also was jetzt so, also anfangs hui, später pfui, sondern es gibt natürlich schon eben einfach diesen gemeinsamen Nenner, dass die gesellschaftliche Emanzipation der Frau halt durch die Eingliederung in die produktive Arbeit halt geschehen soll. Und das heißt halt eben, dass Hausarbeit halt entsprechend verachtet wird und noch dazu halt eben eigentlich auch immer mit Rückständigkeit und Kleinbürgerlichkeit beurteilt wird. Genau, und dann fragt man sich nicht, also sozusagen, ich komme jetzt zum Schluss und habe mir dann gedacht, okay, ging mir in meinem Vortrag, das ist hoffentlich auch so ein bisschen vom Ton herübergekommen, nicht darum, sozusagen dem Projekt eines utopischen Kommunismus jetzt irgendwie den abzukanzeln, aber eigentlich erwächst ja so ein bisschen aus der Analyse von dem realen Prozess so die Frage, was jetzt sozusagen, wie das anders, also wie eine Anknüpfung daran möglich wäre. Und wie ich ja eben schon angedeutet habe oder dreimal wiederholt habe, ist das vor allen Dingen natürlich eben nur durch eine Kritik halt dieses Produktivismus möglich und halt eben, ich würde es jetzt mal einfach darin gipfeln lassen, zu sagen, eben die Produktion eben vielleicht tatsächlich stärker vom Bedürfnis nach Reproduktion auszudenken, als von diesem Ziel der Produktivkraftsteigerung. Und vielleicht, damit es nochmal so ein bisschen anschaulicher ist, habe ich das versucht, eher in so ein Bild zu verpacken, weil natürlich meine Auseinandersetzung auch immer eine mit und gegen oder sozusagen über Marx hinaus ist. Und er hat ja immer dieses schöne Bild von diesem jeden Mensch in der befreiten Gesellschaft. Und genau, also wenn er das denn wäre, dann wäre er eben ein Dichter oder ein Langschläfer, der halt aber mittags eben den Abwasch für die Hausküche macht, bringt Kinder zu der Tagesgruppe und schraubt später noch Fahrräder oder Computer zusammen. Und das ist natürlich dann auch die Frage, ist das jetzt eigentlich eine kommunistische Familie? Oder wie hängen jetzt diese Liebesbeziehungen mit Arbeitsbeziehungen und mit Wohnbeziehungen also zusammen? Oder was hat das mit Elternschaft oder eben der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen zu tun? Ich glaube, das sind sehr komplexe Fragen. Wir sind leider noch gar nicht an dem Punkt, wo wir so weit werden, das überhaupt politisch, wie soll ich sagen, auf die Tagesordnung zu setzen. Aber das ist sozusagen etwas, was ich nicht beantworten kann, aber das ist sozusagen eher das Resümee, dass das genau der Aushandlungspunkt wäre, um das sozusagen aus dieser produktivistischen Schiene irgendwie rauszuholen. Genau, damit bin ich am Ende und genau, danke für die Aufmerksamkeit. Genau, wir würden dann in die Diskussion übergehen. Gibt es Fragen? So, hier vorne. Erstmal vielen Dank für den sehr, sehr guten Vortrag. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Du hattest davon gesprochen, dass die kollektiven Wohnformen an einem bestimmten Punkt nicht mehr durchgeführt wurden oder dass die Projekte in andere Projekte übergeführt wurden. Woran sind denn die kollektiven Wohnformen gescheitert? Also man kann in der SU halt in dem Sinne nicht so wirklich sagen, dass das als Erfahrung mit dieser Wohnform gescheitert wäre. Also weil zu dem Zeitpunkt, als dieser Umschwung in diesem ganzen Akkumulationsmodell stattgefunden hat, einfach aufgehört wurde, diese Häuser weiterzubauen und die meisten davon waren ja noch gar nicht fertiggestellt. Und die fertiggestellt waren, wurden häufig halt, also muss man dazu sagen, also der Prozess war natürlich insgesamt viel komplexer, klar. Also ich warte jetzt eigentlich auch eh schon auf das Stichwort, ja, es war doch eh ein totales Chaos und totale Mangelwirtschaft. Und natürlich war natürlich auch diese ganze Situation des Wohnens davon geprägt, dass es teilweise halt noch viel schwieriger war in so Mini-Wohnungen ohne Küche mit mehreren Familien womöglich noch zu wohnen, so wie alle anderen Häuser natürlich auch total überbelegt waren. Also auch in der Hinsicht gab es nicht wirklich Zeit, um Erfahrungen mit solchen kollektiven Wohnmodellen zu machen, außer die schlimmsten, ne? Also der totalen Überbelegung. So. Weitere Fragen? Also ihr habt quasi vor euch auch eine absolute Expertin sitzen, würde ich jetzt mal so sagen, für auch Auswüchse dessen, was das annehmen kann, wenn man sich quasi gegenwärtige Prozesse anguckt. Oder vielleicht frage ich dich das einfach, dass du kurz dazu was sagen kannst, wie das jetzt gerade, ich glaube, das ist auch was, wozu Melinda Cooper ja gearbeitet hat, also welche, was passiert gerade derzeit, wenn zum Beispiel in den Reproduktions- also wenn zum Beispiel die Eizelle wertförmig wird. Ich glaube, das ist halt tatsächlich was, worüber ja auch du gearbeitet hast, beziehungsweise was irgendwie auch so Thema ist, welche Auswüchse das annimmt. Würdest du dazu was sagen? Also den Sprung finde ich jetzt so ein bisschen krass. Also ich glaube, ich würde eher was zu dem Zusammenhang halt von Familienwerten sagen. Also jetzt sozusagen, also ich fand es tatsächlich so ein bisschen faszinierend auch, also zu sehen, dass also ich nicht nur die frühe Phase jetzt, wie soll ich sagen, dann doch auch sehr ambivalent werten würde, sondern wie stark sozusagen diese Verabschiedung von einem revolutionären Konzept, also einer Revolution auf der ganzen Welt, verknüpft war mit einem familienpolitischen Modell, was ich tatsächlich in allen anderen Situationen, also im Westen natürlich irgendwie auch immer nachvollziehen lässt, in Phasen, in denen im Grunde genommen die Verantwortung wieder zurückverlegt wird, wenn es der Staat nicht schafft oder nicht schaffen, ich sag mal, diese Verantwortung nicht selber übernehmen will, die Rechtsbande von der Familie eigentlich auch wieder zu stärken und ich sag mal, gesellschaftliche Verantwortung wieder in diese Familie halt zurückzuverlegen. Also insofern, sorry, aber das mit den Eizellen finde ich jetzt so ein bisschen, schwierig, irgendwie so da so den Bogen hinzukriegen. Mich würde interessieren, wie sich das Geschlechterverhältnis nach dem Tod von Stalin geändert hat. Es hat sich ja wahrscheinlich geändert. Es gab ja irgendwie auch weil es auch westlich irgendwie eine andere Form von Gleichberechtigung gab. Und eigentlich weiß ich das nicht. Hat sich da erstmal nach irgendwie Stalin was verändert? Und wie gab es quasi eine Beeinflussung auf eine westeuropäische Frauenbewegung auf den Realsozialismus? Also erstmal war es natürlich tatsächlich auch unter Stalin und auch danach ein ganz anderes Konzept. Also man muss sich ja vorstellen, das sind ja in den 30er Jahren. Und wenn man das mit meinetwegen jetzt Deutschland vergleicht, ist ja klar, dass dann erstmal der Faschismus und dann der Fordismus kam und da waren ja Frauen eigentlich überhaupt nicht im Krieg natürlich in der als Arbeitstätige vorgesehen, aber sonst ja sozusagen eigentlich eher rausgekickt. Insofern war der Realsozialismus ja schon ein sehr anderes Konzept, in dem die Arbeitskraft der Frauen ja erwünscht war und in denen tatsächlich im Laufe der 30er Jahre viel eher auch diese Versorgung mit Kinderkrippen tatsächlich ja durchgesetzt wurde, was, denke ich, schon auch eine andere Selbstverständlichkeit von oder auch eine andere Form von Respekt gegenüber Frauen erzeugt hat, als das im Westen war. Also im Grunde genommen kann man sagen, war doch der sozusagen diese Art von, wie soll man sagen, Frauen in die Erwerbstätigkeit zu bringen, war doch total Trendsetter-mäßig. Also ich würde es nicht unbedingt als Kommunismus für mich haben wollen, aber kann man das so sehen, dass der Kapitalismus in gewisser Hinsicht da 30 bis 50 Jahre hinterhergehinkt ist. Nur schön ist, also sozusagen positiv würde ich es halt nicht unbedingt beurteilen. Ne? Hallo? Ich wollte fragen, der Film hat das ja angedeutet, inwiefern in der zweiten Frauenbewegung Alexandra Kollontai und auch so feministische Politik in der Sowjetunion rezipiert wurde, ob sich darauf bezogen wurde oder negativ darauf bezogen wurde, ja, wie das verhandelt wurde. Genau, also Alexandra Kollontai ist, also das macht der Film, also auch wenn das jetzt über Zetkin war, aber macht vielleicht deutlich, also Kollontai war im Grunde genommen in der zweiten Frauenbewegung noch viel beliebter als Zetkin, weil Zetkin ist ja mehr so ein Parteipferd. Und Kollontai war schon so ein, denke ich, so ein, schon so eine Identifikationsfigur, halt auch im Sinne von, es gab schon mal was anderes, also wo man hingucken kann. Und ich habe das jetzt nicht so gesehen, dass da jetzt, also dass das so wirklich so sehr kritisch beurteilt worden wäre, was jetzt so die diese Frauenpolitik im Einzelnen war. Allerdings unterscheidet sich die zweite Frauenbewegung ja sehr stark von der ersten Frauenbewegung in der Hinsicht, als da ja auf einmal also der Film ja sehr stark sozusagen so darauf abhebt, dass die Arbeitsteilung in den also in den Politgruppen, die sich die Befreiung der Frau auf die Tagesordnung gesetzt haben, einfach nicht stattfindet. Also die, diese Entdeckung der Arbeitsteilung, die gab es eigenartigerweise in der ersten Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat die nicht stattgefunden. Und deswegen war die zweite Frauenbewegung schon sehr sozusagen sehr anders, weil sie eigentlich auf diese Einheit, ne? Also Kollontai war ja eine, die hat sich zu 180% als Kommunistin verstanden, als die wollte den Kommunismus also und dieses universalistische Prinzip voranbringen. Also ich finde, das merkt man ihrer Argumentation auch an. Und die zweite Frauenbewegung hat sich davon eigentlich abgewendet und hat gesagt, das klappt nicht, wenn wir nicht anfangen, über Arbeitsteilung zu sprechen. Also über was, also im Grunde genommen so wie die 1968 ja sehr stark von der Demokratisierung geprägt war und gefragt hat, okay, wer übernimmt eigentlich welche Rolle in diesem Kommunismus, den wir dann zusammen machen wollen. Es stimmt ja einfach nicht, dass wir alle gleich sind. So. Genau, aber also insofern gab es dieses ambivalente Verhältnis dazu und Kollontai war schon so ein Star. Ja, ja ich glaube schon. Du hattest von Abtreibung berichtet und dass das legalisiert wurde. Wie groß waren die Hürden für die Frauen, um Abtreibung zu bekommen und wie gesellschaftlich akzeptiert war es, damals abzutreiben? Also erstmal, vielleicht gibt mir jetzt nochmal gerade so die Gelegenheit, das ist glaube ich 1918 oder 19, ist die Abtreibung komplett legalisiert worden. Es ist dann in Schritten 23, 26, 30, 36 jeweils wieder verändert worden, also wie zum Beispiel, dass dann, ich glaube 23 meinetwegen, dann halt nicht mehr nur zweimal im Jahr und nur nach drei Monaten, also maximal nach drei Monaten abgetrieben werden durfte und man dann auch was bezahlen musste. Also es gab sozusagen schon permanent wieder so Anpassungen. Ich glaube aber, dass die Zahlen schon, ich glaube, ich hatte irgendwo halt auch also sowas wie 170.000 Abtreibungen pro Jahr in Moskau, was ja schon so bedeutet, ach so genau, das sind 25% der Geburtenrate gewesen. Das heißt, es ist massiv genutzt worden. Ich glaube auch, dass das eher nicht so die Perspektive war, die dann die zweite Frauenbewegung drauf gehabt hätte im Sinne von einer Selbstbestimmung, also ich kann selber darüber entscheiden, ob ich jetzt ein Kind haben will oder nicht. Das wird auch von Kollontai eigentlich nicht so propagiert, sondern wenn es halt Situationen gibt, in denen die Frau nicht in der Lage ist, irgendwie für das Kind zu sorgen, dann muss halt eine sozusagen medizinisch funktionierende Abtreibung realisiert werden, Punkt. Das ist nicht Selbstbestimmung. Also insofern kannst du sagen, vermutlich haben das ja auch Frauen bedauert, aber es war halt einfach eine reale Option und das ist einfach so mit eine der wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt eine, würde ich sagen, eine Gleichberechtigung halt herzustellen. So. Ich wollte gerne die Frage stellen, inwiefern die frauenfreundlichere Gesetzgebung, auch die maßgeblich durch Kollontai 1917 mit angestrengt wurde, auf die Liebesbeziehungen gewirkt hat. Also gibt es da Zeugnis oder hast du da irgendwie Ideen, wie sozusagen, ob das Polyamorie schon irgendwie ein Thema ist und sich das irgendwie auch niederschlägt in irgendwelchen Schriften oder dergleichen? Also bei Kollontai selber, die hat ja so ein paar Erzählungen geschrieben, die, würde ich sagen, jetzt literarisch nicht so herausragend sind. Also ich glaube jetzt, also ich schmunzel deswegen so drüber, weil sie halt eigentlich ja eher sozusagen unterschiedliche Generationen vor, während und nach der Revolution halt so ein bisschen versuchen zu illustrieren. Und ich denke, man muss sich das eher so vorstellen, dass dieses ganze Lamento von dem Absterben der Familie, das hat ja real stattgefunden. Also es war vorher ein Bürgerkrieg und es gab faktisch keine Familie. Es gab auch meistens keine so richtig existierenden, stabilen, zusammenlebende Leute, sondern die wurden an unterschiedliche Stellen arbeiten geschickt. Insofern, da wird schon einiges abgegangen sein, davon kann man ausgehen. Also, aber so der Punkt ist ja, dass es eine, also ist ja so ein bisschen die Frage, was da dran, also wie findet man das jetzt eigentlich, diese Liebesbeziehungen, die dann gestiftet werden sollen. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ja einerseits so, also das so eine Ambivalenz hat, also sozusagen es soll halt frei von irgendwelchen, also die Frau soll halt nicht eine Beziehung oder Sex haben, weil sie halt irgendwie von ihrem Ehemann abhängig ist. Also das wird schon sehr klar ausgesprochen. Und andererseits soll es aber ja sozusagen auch eine gesunde Sexualität immer sein. So, also der und was für mich ungelöst bleibt oder ist halt sozusagen also sie hat zum Beispiel auch so einen Text geschrieben über den geflügelten Eros, also inwiefern sozusagen Sexualität halt eben nicht nur das ist, was du jetzt mit einer Person hast oder mit mehreren, mit denen du jetzt Sex hast, sondern inwiefern tatsächlich sozusagen das Verhältnis der, also dass tatsächlich sowas Transformatorisches halt eben in dem Verhältnis der Leute insgesamt untereinander hat. Ich finde es sehr schwer auszudrücken, aber ich glaube schon, dass es auch um sowas ging. Allerdings halt, ich bringe das sehr schwer zusammen mit diesem Arbeitszwang und dem eugenischen, also letztlich auch eugenischen Ansprüchen und ja. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, nochmal letzte Möglichkeit. Dann würde ich, glaube ich, an der Stelle beenden. Dir nochmal ganz lieben Dank und euch noch einen schönen Abend. Okay.